Welle Erdball bedankt sich bei seinen Hörern und wünscht alles Gute für die Zukunft. Hiermit beenden wir unsere vorerst letzte Sendung. Auf Wiedersehen. We'll be right back. Was hast du hier unten zu suchen? Wendy, gib mir den Schläger. Hör auf zu fuchteln. Gib mir den Schläger, Wendy. Los!